sagen, um morgen zu sein, nicht nur auf Papier. Dann reihe dich ein in eine ruhmreiche Schar mit Pferden im Visier, der Zukunft zugewandt, die Vergangenheit fixiert. Hörte die Fanfaren, ein Jahrhundert, das am zweit. Derselbe freie Mann, dieselbe dunkle Zeit. Ich werde tapfer sein.